1. Gott sent den Propheten Nathan zu David. Nathan kam zu ihm und erzählte ihm ein Geschicht, in einer Stadt lebten zwei Männer, einer reichen der andere arm. 2. Der reiche Mann besaß sehr viel Schaf und Rinder. 3. Der arm Mann Hingen hat nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft und aufgesogen hat. Dieses Lamm wuchs bei ihm und seinen Kindern auf, aß von seinem Essen, trank aus seinem Becher, schlief und seine Brust und war ihm wie ein Tochter. Fort als der reiche Mann besuch Beckham, wollte er keine seine eigenen Schaf oder Rinder schlachten, ist dem Gast zu zubereiten. Stattdessen nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitet es für seinen besuch zu. 5. David Word sehr zornig über dies Geschicht und sagt zu Nathan, so wo der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, werde ihn den Tod. 6. Muss das Lamm siebenfach ersetzen, weil so gehandelt und kein Mitleid gesät hat. 7. Nathan erwidert David, du bist dieser Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und dich aus der Hand Sauls gerettet. 8. Ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und seine Frauen in deinem Hut übergeben, auch das Haus Israel und Judah habe ich dir anvertraut. Und wenn das nicht genig gewesen wäre, hat ich dir noch viel mehr gegeben. 9. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet und getan, was ihm missfault? Du hast den hetete Uria Dirch das Schwert getotet und seine Frau zu deiner eigenen gemacht, indem du in Dirch das Schwert der Ammoniter ermorden leisest. 10. Die Schalb Word das Schwert niemals von deinem Haus weichen, als Straf dafür, dass du mir verachtet und die Frau des Hetetes Uria genemenest, msi zu deiner Frau zu machen. 11. So spricht der Herr, ich werde Unheil über dich aus deinem eigenen Haus bringen. Ich werde deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie einem anderen geben, der öffentlich mit ihnen schlafen wird. 12. Denn obwohl du dein Tat im Geheimen begangenest, wird ich die Straf vor ganz Israel und unter der Sonne ausführen. 13. David sagt zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwidert David, der Herr hat dir den Sunday Verge ben, du wirst nicht sterben. 14. Weil du jedoch durch dies tat den Herrn verachtet ist, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. 15. Danach ging Nathan nach Hause. Der Herr aber schlug das Kind, das Uias Frau David geboren hat, so dass es schwer erkrankt. 16. David Flake got für den Nebenen, fastet und verbracht die Nacht auf dem Boden liegend. 17. Die Altesten seines Hauses versuchten, in dazu zu bewegen, vom Boden aufzustehen, doch er weigert sich und es nichts mit ihnen. 18. Siebten Tag starb das Kind. Davids Diener verchteten sich jedoch, in die Nachricht vom Tod des Kindes zu überbringen. Sie dachten, wenn schon nicht zu hort, als das Kind noch lebte, wie können wir ihm jetzt sagen, das ist tot ist, wann das sich selbst schaden zu fügt. 19. David bemerkt, wie sein Diener mitten und flusterten, und erkannte darin, dass das Kind gestorben war. Fragte sein Diener, ist das Kind tot? Sie antworteten, ja. 20. Daraufhin stand David von Boden auf, wusch und salbte sich, wechselt sein Kleider und ging in das Haus des Herrn, dort anzubeten. Danach kehrte er nach Hause zurück, but essen und aß, als es ihm fortsetzt wurde. 21. Sein Diener fragten ihn verwundet, wie kannst du so handeln? Als das Kind noch lebte, hast du gefastet und gewinnt, doch jetzt, da es tot ist, stehst du auf und isst. 22. Erwidert, solange das Kind noch lebte, fastet und weinte ich, weil ich dacht, vielleicht erbarmt sich der Herr meiner, und das Kind bleibt im Leben. 23. Doch nun, da es tot ist, warum sollte ich noch fasten? Kann ich es etwas zurückholen? Ich werde einst Tag zu ihm gehen, aber es werde nicht zu mir zurückkehren. 24. Nachdem David sein Frau Bathsheba getrostet hat, schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, den Salomo nannte, und der Herr liebte ihn. 25. Durch den Propheten Nathan ließ der Herr im den Namen Jedigegeben, was bedutet, vom Herrn geliebt. 26. Waren dessen belaget Job Rabba die Hauptstadt der Ammoniter, und erobert die Wasserstadt. 27. Daraufhin sandt Job Boten zu David mit der Nachricht, ICH Habe Rabba entroffen und die Wasserstadt bereits eingenommen. 28. Versammlinen das restlich hier, belager die Stadt und erobere sie, damit nicht ICH sie einnehmen und der Sieg mehr zu schreiben wird. 29. David versammelte daraufhin das gesamte hier, zog nach Rabba, belaget die Stadt und erobert sie. 30. Er nahm die Krone des Milchem vom Haupt des Götzenbilders, sie wog ein Talent Gold und war mit einem kostbaren Edelstein besetzt. David setzte sie sich auf sein eigenes Haupt und führte ein gross Mensch Butte aus der Stadt ab. 31. Die Bewohner der Stadt ließe zur Zwangsarbeit heranziehen, indem sie Sagen, Eisenspitzhacken und Axt benutzen ließ und sie zur Siegelherstellung zwang. Genauso Werfer mit allen anderen Städten der Ammoniter, bever David mit seinem gesamten hier nach Jerusalem zurückkehrt.